1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das ist unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist auch eine freie Themensendung. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Milena und ist 45 Jahre alt. Stimmt das? Ja, hallo. Hallo Milena. Ja. So, um was geht's denn bei dir? Ja, Domian, ich habe ein Problem. Es war, ich bin seit 8 Monaten heimlich verliebt in einen Mann. Mhm. Und ich bin leider noch verheiratet. Oh. Aber der wusste von nichts. Dein Ehemann weiß nichts von dem Geliebten und der Geliebte weiß nichts von dem Ehemann? Beide wissen nichts. Beide wissen nichts. Genau. Wo hast du denn diesen Mann, den Geliebten, ich nenne ihn mal Geliebten, kennengelernt? Ja, also im Kaufhaus, der ist Geschäftsführer. Ah, und wie, beim Einkaufen? Genau. Welche Abteilung? Überall, also im ganzen Haus. Wie, da schlenderst du da so ganz lässig durchs Kaufhaus und dann siehst du den... Nee, das war so, der hat draußen gegessen und stand er neben mir und da war es das schon. Und da war es schon passiert? Genau. Pong, sofort. Ja. Wer hat wen angesprochen? Also angesprochen nicht, ich war einfach verliebt in ihn. Ja gut, aber irgendwie müsst ihr ins Gespräch gekommen sein. Wer hat den ersten Schritt getan? Nee, wir haben noch nicht, wir sind noch nicht so weit. Wie, ihr seid? Der wusste noch nicht. Aber irgendwann habt ihr euch angesprochen? Nur so, hallo, das war's. Der wusste nicht, dass ich verliebt in ihn bin. Aber heute weiß er's. Bitte? Aber heute weiß er's. Nein. Ach so. Nein, ich dachte, da läuft schon seit 8 Monaten eine heimliche Beziehung. Nein, das ist heimlich bei mir, aber der wusste das nicht. Ich weiß es nicht, glaube ich, der hat gemerkt, dass Moment, du hast bis heute noch nicht richtig mit diesem Mann gesprochen? Nein, das stimmt. Du hast ihn nur immer wieder gesehen? Genau. Du gehst immer wieder gerne ins Kaufhaus? Genau. Und dann guckt ihr euch an? Genau. Und lächelt? Genau. Gab es dann irgendwie so ein bisschen mal, dass man irgendwie sagte, hallo? Oder? Ja, genau, also, ja, das schon, ja. Da hat er mir einmal Hand gegeben und da war es schon. Das war es dann aber auch. Genau. Du weißt überhaupt nichts über diesen Mann? Nicht viel. Ob er verheiratet ist, ob er schwul ist vielleicht? Das weiß ich nicht, das fehlt nur. Kann ja alles sein, Leiter im Kaufhaus, also. Ja, Spaß. Also das weiß ich nicht, nur, dass er in einer Beziehung ist. Also so indirekt, dass es bei ihm auch nicht so ist. Ach, du weißt, dass er in einer Beziehung ist? Genau. Wie, woher weißt du das? So über Bekannten, so indirekt. Aber sicher bin ich mir nicht. Wie, du hast andere Leute schon angesprochen, die ihn kennen, um was über ihn rauszukriegen? Nee, nicht direkt. Also, dass die wissen, dass ich Interesse an ihn habe. Nur so, dass die nicht merken. Ach so, ja, du machst es ja genau. Ganz. Warum hast du, also wenn du jetzt schon so radadoll auf ihn bist? Ja. Warum hast du ihn noch nie angesprochen? Was soll ich denn sagen? Das traue ich mich nicht, weil er ja da Geschäftsführer ist und dass er nicht meint, nur weil er da, was weiß ich, die... Ne? Na gut, aber irgendwie hättest du es ja mal versuchen können. Hm. Ja, aber jetzt mal noch mal ein bisschen weiter gefragt. Du bist verheiratet. Ja, genau. Seit wann? Seit wann? Seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren. Ein Kind, zwei Kinder? Zwei Kinder. Mhm. Wie ist die Ehe? Schlecht. Zurzeit schlecht. Was ist schlecht in der Ehe? Ja, das läuft überhaupt nicht mehr. Bist du unglücklich? Ja, doch. Sehr. Es gibt keine Liebe mehr? Nein. Gibt es Gewalt? Nee, das nicht. Nee. Aber es ist kalt alles? Ja. Also... Streitet ihr viel? Wie bitte? Streitest du viel mit deinem Mann? Ich habe nicht jetzt akustisch verstanden. Ob ihr viel Streit habt? Nee. Nein. Nein. Also sprecht ihr kaum zu Hause? So wenig. Also der ist nur am Arbeit, ich auch. Also das ist nur so, sag mal so, nur so was Nötigste ist und das war's. Ja. Also, schlaft ihr noch miteinander? Nein. Wie lange schon nicht mehr? Also, der schläft in seine Zimmer, ich schlafe in meine Zimmer, also das ist seit einem Jahr ganz schlecht. Ja. Nein. Keine Zärtlichkeiten, kein Streicheln, nein, mal gar nichts. Nein. Wenn er denn mal zu Hause ist, sitzt ihr alle zusammen am Esstisch und esst zusammen? Ja, das schon. Das schon. Ja. War allein wegen Kinder und so, das halten wir schon. Wie alt sind die Kinder? 11 und 9. Mhm. Aber die Kinder kriegen dann ja auch mit, dass da irgendwie Spannung in der Luft ist. Ja, schon, ja. Das ist kein schönes Familienleben. Nee, das leider nicht. Und ja, möchte ich ja das auch irgendwie beenden, aber mein Mann ist nicht einverstanden. Ach, du hast das schon vorgeschlagen? Ja. Und er sagt, er will es nicht? Nein, der behauptet immer, der liebt mich noch, was ich auch glaube, aber wenn das nicht von der beiden Seite her, dann ist es schon, glaube ich, nicht schönes Leben. Ja. Wie viele Jahre insgesamt, würdest du denn sagen, ist eigentlich schon ja, die Ehe kaputt? So in zwei letzten Jahr, aber die letzte Jahr jetzt, das ist also ganz doll. Ja. Ohne, dass etwas Besonderes vorgefallen ist? Nein, also ja auch. Mein Mann hat auch noch Probleme, so. Welche Art? So, wie soll ich jetzt, Potenzprobleme und das gehört auch. Potenzprobleme? Meinst du, dass er wirklich Potenzprobleme hat oder hat er ja, einfach keine doch, Lust? Doch, hat er schon, ja. Oder hat er einfach keine Lust, mit dir zu schlafen? Nee, das hat er schon. Das ist jetzt schon in ärztlicher Behandlung und das ist ja schon bekannt. Und er ist auch, der ist auch unglücklich, was ich auch verstehe. Mhm. Aber ja, das ist alles zusammen. Also alles in einem und alles zusammen gesehen, bist du sehr unglücklich in der Ehe. Und doch, für dich ist eigentlich innerlich die Entscheidung schon gefallen, ich will da raus. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich resultiert aus diesem Unglück auch diese Schwärmerei, dass du das auf so einem schwärmerischen, auf so einer schwärmerischen Ebene bisher belassen hast zu diesem Mann im Kaufhaus. Das ist ja so eine Sehnsucht nach was ganz anderem, mal was Neuem. Ja, genau. Wenn man so unglücklich ist und irgendwie so im Nebel, im Dunkeln lebt, dann ist das ja toll. Da kann man sich ja auch reinsteigern, reinträumen und sowas. Genau, genau. Und das ist ja nämlich auch mein Problem, dass ich jetzt dadurch... Hallo? Ja, ich bin da, ich höre dich. Ja, jetzt höre ich. Das ist wahrscheinlich auch das. Und ich weiß nicht jetzt, dass ich nicht Fehler mache oder weiß ich nicht, wie ich jetzt weitermache. Wenn du sagst, wenn du zu deinem Mann sagst, ich möchte die Ehe beenden. Ja. Und dein Mann wiederum sagt, er will das aber nicht. Mhm. Nach wem wird sich denn dann gerichtet? Das ist schwer zu sagen. Ich möchte Ehe beenden, aber der möchte das so, nicht. Und der. Weißt du, wer in diesem Fall recht hat? Du. Ja, ne? Ja, du hast recht. Gibt's gar keine Diskussion. Mhm. Wenn du sagst, für mich ist die Ehe beendet und ich empfinde keine Liebe mehr, dann kann er zehnmal sagen, ich will das aber nicht. Das ist dann, damit ist die Ehe beendet, wenn du es sagst. Ja, das ist meine Eindruck und der will nicht da wahrhaben. Der will nicht, sie nicht konfrontiert damit werden, dass das wirklich Ende ist. Mhm. Der kommt damit nicht klar. Das wäre wahrscheinlich für ihn auch. Wenn du es knallhart durchziehen würdest, hast du Angst vor ihm? Nee, eigentlich nicht. Nee, der ist ganz, ganz lieber Mensch. Mhm. Das ist kein Thema. Ja. Was das Gewalt betrifft, das habe ich von ihm noch nicht erlebt. Aber das ist innerliche Gewalt in mir, dass das sich auf alle überträgt, das ist, denke ich, nicht schöne. Wie meinst du das? Ja, ich meine jetzt, ich zwinge mich für irgendwas, das ich tue, was nicht Sinn hat. Ich verstehe, du zwingst dich zu etwas, was du eigentlich nicht willst. Genau, genau. So, und das ist auf Dauer natürlich immer unglücklich und unzuträglich für einen Körper und eine Psyche. Genau, genau. Und das ist kein Zustand für die nächsten Jahre. Nee, das ist... Das heißt, machen wir nur uns alle kaputt. Das sage ich ihm oft und immer wieder, aber das funktioniert. Ja, dann wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Und die Konsequenzen auch aus der Entscheidung. Ja, ich finde, das ist der allererste Schritt, bevor wir über deine Schwärmerei mit dem Mann im Kaufhaus reden. Ja. Das ist dann der nächste Schritt, den musst du ganz einfach mal anquatschen. Mann. Was hast du denn zu verlieren? Was zu verlieren ist, dass der ja, dass er sagt, ich habe kein Interesse, dass du einen Korb bekommst, ist auch egal. Ja. Also wenn man schon so lange, da muss man aufpassen, irgendwann ist der Zeitpunkt überschritten, wo man jemanden ansprechen kann. Wenn du so lange ja schon mit ihm flirtest ein bisschen oder um ihn herum dich bewegst, kreist, musst du irgendwann mal was tun. Sonst, aber das finde ich ein Nebenproblem. Das Hauptproblem oder die Hauptgeschichte ist, dass du aus deiner Ehe raus musst. Ja, ne? Das finde ich. Dann würde ich dich wirklich sehr ermutigen zu. Ja, ne? Das ist ja das Richtige. Da liege ich richtig, ne? Das ist absolut. Wenn du es so sagst, wie du es gerade gesagt hast, finde ich, ist die Sache komplett klar. Genau. Das ist ja okay. Das wollte ich ja gerne mal wissen. Ja. Wenn ich dir damit wenig habe helfen können, freue ich mich. Das ist aber nicht doch. Das auf jeden Fall. Du kannst aber auch gerne, wenn du möchtest, auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Ich glaube, das schon. Das ist jetzt, das reicht. Also, okay. Das ist nur Bestätigung, was ich hören möchte. Okay. Das ist richtig. Also das werde ich auch weitermachen. Dann wünsche ich dir ein konsequentes Handeln für das nächste Jahr. Ja, danke. Alles Gute. Wünsche ich dir und deinem ganzen Team frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön, sehr nett von dir. Dir auch. Und weiterhin, weiter so, ne? Danke sehr. Jo, tschüss. Und weiter geht's mit Bianca und Bianca ist 42. Morgen Bianca. Guten Morgen Bianca. Ja, guten Morgen. Da ist sie, Bianca. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir. Ja, nun versuche ich dich jetzt schon seit 3 Tagen an die Strippe zu bekommen. Na, das geht ja noch. Ja, und zwar geht es darum. Wir hatten schon vor längerer Zeit mal miteinander gesprochen. Und zwar habe ich eine 15-jährige islamische Ehe hinter mir. Mhm. Mit sexuellen Übergriffen, Misshandlungen, also alles, was man in der Welt sich vorstellen konnte. Also und schlimme Erfahrung. Sehr schlimm. Sehr schlimme Erfahrung. Mhm. Also, seit wann ist diese Beziehung beendet? Also ich habe die Beziehung 2013, wir ferngeschieden worden, er durfte sich mir nicht mehr nähern. Ja. Aufgrund dessen des Übergriffes, die er da getan hatte. Mhm. Und 2003 sind wir geschieden worden. 2004 hat er mich sexuell noch einmal missbraucht. Ja. Und von da an hatte ich eigentlich relativ meine Ruhe. Weil er hatte festgestellt, ich lebe keusch. In meinem Leben gibt es keinen anderen Mann. Ich lebe nur für seinen Sohn. Und das war wichtig für die Familie. Ach so. Dieser Mann kommt aus Nordafrika. Mhm. Und ihr habt ein Kind zusammen. Ja, ich habe einen Sohn von 17 Jahren von ihm. Mhm. Was ein ganzer Stolz ist. Nun ist es so, ich bin eigentlich ein Mensch, der sich sagt, jedes Kind hat ein Recht auf Vater und Mutter. Mhm. Und habe nie den Kontakt zum Vater verboten. Nie den Kontakt verboten? Nie, mein ganzen Leben nicht und würde ich auch nie tun. Gab es denn dann Kontakt zwischen dem Sohn und dem Vater? Regelmäßig. Regelmäßig. Und der Vater wohnt auch in Deutschland? Der Vater wohnt auch in Deutschland. Ja. In der Nähe von dir, von euch? Circa 258 Kilometer von mir weg. Hast du diesen Mann denn dann in den letzten Jahren auch öfter mal gesehen? Dieser Mann hat, ja, der war jeden Monat einmal. Ach so. Bei uns zu Hause, um seinen väterlichen Pflichten nachzukommen. Bitte, seinen was? Seinen väterlichen Pflichten. Väterlichen Pflichten nachzukommen. Ja. Hattest du nicht Kontakt zum Sohn. Hattest du nicht immer Angst, wenn er kommt? Ja. Dieser Mann hat dich geschlagen. Ich wollte nie alleine sein mit diesem Mann. Hatte auch immer, das dann immer so mit jemandem vereinbart, dass immer jemand da war. Ach so. Dass ich nie wieder mit ihm allein war. Durch das 2004. Nun ist es aber so, ich bin nun lang genug allein gewesen und habe mir den Mut gefasst, eine neue Beziehung einzugehen. Diese Beziehung ist auf weitere Entfernung und dieser Mann hat durch meinen Sohn das herausbekommen. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Dieser Mann hat durch meinen Sohn, da es im Islam verboten ist, zu lügen. Ja. Der Sohn darf dem Vater nicht anlügen. Ja. Hat mein Sohn ihn, also er frug ihn wohl, wo ist die Mutti? Ach so, der Sohn hat das erzählt. Und da hat er frei weg gesagt, die Mutti ist bei einem anderen Mann. Mhm. Von da an, mir ist persönlich am Telefon, hatte ich nur noch Telefonterror. Ich war das Letzte, vorher war ich old auf Erden, weil ich ja alleine im Keusch lebte. Und jetzt bin ich das Allerletzte. Nun hat er mir vor ein paar Tagen, da er ja sowieso jetzt im Unterhalt verpflichtet ist, ich aber freiwillig auf meinen eigenen Unterhalt für meine persönliche Persönlichkeit verzichtet habe, weil er auch wieder eine zweite Frau hat und auch daher wieder Kinder hervorgehen aus dieser Ehe, habe ich auf meinen Unterhalt verzichtet und nur auf den Kleinen sein Unterhalt, mein Recht erhoben. Und das hat er auch wahrgenommen. Also da gibt es auch keine Schwierigkeiten. Nun ist es so, er gab mir vor ein paar Tagen einen gewissen Geldbetrag. Wer? Der Mann. Mein Ex-Mann. Mhm. Das überwies er mir aufs Konto. Und war alles in Ordnung. Er wünschte mir noch alles Beste, alles Gute. Da wusste er aber schon, dass du einen Freund hast. Ja, er wusste das schon. Was ist daraus geworden? Der Stand der Dinge ist so, ich wollte ihm das Geld zurückzahlen im Januar. Aber er möchte nicht das Geld Cash. Er möchte meinen Körper. Er möchte deinen Körper? Ja, ich bin seine erste Frau. Die bleibe ich, die werde ich sein, die werde ich bis zu seinem Tode sein. Oh Gott, in welchem, was geht in diesem Land nur vor? Was geht in diesem Land nur vor? Ich habe durch diesen Menschen mein Körper, ich bin nur noch ein Frack. Ich habe Magersucht hinter mir. Ich leide unter Waschzwang. Bianca, ich will noch mal ganz kurz in die Vergangenheit gehen. Diese Ehe war die Hölle für dich damals. Es war die Hölle. Der Mann hat dich geschlagen und misshandelt. Dieser Mann hat mich geschlagen, misshandelt, sexuell missbraucht. Gedaggert. Bitte? Gedaggert. Mit einem normalen Papierdagger. Ja. Und ein Papier zusammen daggert. Damit hat er mich in den Intimbereich gedaggert. Um dich zu quälen? Um mich zu quälen. Zur Strafe? Ja. Für irgendwas? Ja, war ein paar Tage nicht da. Und damit in diesen paar Tagen nichts geschieht. Und ich nicht willig war, mich ihm dann wieder so hinzugeben, wie er das wollte. Unfassbar. Und dann hat er. Da daggert der nächste Griff, den er tat. Also hat dir die Scheide zugetackert? Ja. Unfassbar. Auf der rechten Seite ist alles vernarrt, weil das ist ja dann immer wieder aufgerissen durchs Laufen. Die Ärzte wussten ja schon gar nicht mehr, wie sie es noch nähen sollten. Das ist ja. Hast du diesen Mann angezeigt? Habe ich alles hinter mir. Damals gab es noch nicht Gewalt in der Ehe. War ja noch vor 2000 und demzufolge konnte ich nichts machen. Die Anzeige ging, dann war das war halt eheliche Konflikte. So hatte das jedes Mal der Richter begründet. Und er ist davon gekommen? Und er ist davon gekommen. Ohne eine Strafe? Ohne eine Strafe. Eine Nacht immer in, wie nennt man das, Arrestzellen. Dass er nicht an mich dran kam. Das Höchste war mal 3 Tage. Nach 3 Tagen wurde der Haftbefehl wieder aufgehoben. Sag mal, ich muss dich mal was fragen. Dein Sohn ist 17 Jahre alt. Das ist ja dann schon fast ein junger Mann. Weiß der eigentlich, was sein Vater mit der Mutter gemacht hat? Ich habe meinen Sohn immer so weit geschützt und war aber so dumm und habe ihm seinen Glauben gegeben, wie sein Vater hat. Und heute ist er so weit, dass er genau Islam ist und genauso denkt, fühlt, wie sein Vater auch. Ich bin die Böse, da ich mich zu einem deutschen Mann hingezogen habe. Das heißt, du hast ihm nie von den Gewalttaten erzählt? Nee. Dagegen einzuwenden, wenn du ihn muslimisch erzogen hättest. Bitte? Ich habe immer das Kind geschützt. Ja, was heißt geschützt? Ist das Schutz, wenn man dem Kind nicht die Wahrheit sagt? Falsch gewesen. Heute weiß ich es. Herr Bianca, ich finde es unfassbar erdrückend, was du mir da gerade erzählst. Und jetzt will dieser Mann, fordert er wieder was von dir? Jetzt fordert er meinen Körper wieder zurück. Im Jahre 2004 ist der letzte schlimme Übergriff passiert. Heute. Im Jahre 2004 war der letzte Wechsel. So, und jetzt haben wir 2009. Und dieser Mann, obwohl ihr geschieden seid, beansprucht immer noch dich, deinen Körper und deine Loyalität. Ja. Sofern man dieses gute Wort überhaupt für diesen... Ich habe mich ja dann immer nur noch so, auf Deutsch gesagt, ihn hingegeben und habe gedacht, mach nicht mehr, es ging alles schnell vorbei. Habe ich das? Aber du hast nicht in den letzten Jahren Sex mit ihm gehabt? Nein. Nein, das nicht. Aber seit 2004 gab es keinen sexuellen Kontakt mehr? Seit 2004 habe ich komplett keusch gelebt. Und das hat ihm wiederum dann gefallen? Das hat ihm gefallen. Obwohl er sich dann wieder mit neuen Frauen verlustigt hat? Er hat eine zweite Frau nach Deutschland geholt. Ja, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist hochkriminell, was da abläuft. Was passiert jetzt? Du hast Angst. Ja, sehr große. Du hast sehr große Angst. Du hast schon so viel erlebt. Du hast wahrscheinlich auch Angst vor deinem Sohn mittlerweile, oder? Ja, mein Sohn wird ja jetzt unter anderem, der wirft mit Dingen nach mir, nicht nur verbal. Es sind ja schon Auseinandersetzungen, wo ich sage, geh zu deinem Vater und lass mir nur meine Ruhe noch. Was denkst du mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, was du jetzt für eine Chance hast? Was ich für eine Chance habe. Ich sag mir, mein Leben verspielt. Das darf man so nicht sagen als 42-jährige Frau. Du hast schlimme Sachen erlebt, aber das Leben ist noch nicht verspielt. Aber was würde eine andere Frau in meiner Lage tun? Du hast einen Freund wieder. Ja. Weißt du von diesem ganzen Drama? Ich habe ihm ein wenig davon erzählt. Ich habe diesen Mann seit September, aber ich kann ihn ja nicht 17 Jahre erzählen, von September bis jetzt. Und damit muss auch erstmal ein anderer Mann klarkommen. Es muss jetzt was passieren. Ich finde, dass das nicht so weiterlaufen darf. Man hat dir so viel unfassbares Unrecht angetan, das darf jetzt keine Fortsetzung finden. Erwägst du den Gedanken, ihm nachzugeben und dich auf sein... Nein, das ist ja meine Angst. Mhm. Wir müssen dich jetzt im Hintergrund anonym beraten. Das machen wir jetzt nicht hier weiter, das geht nicht. Es muss was Klares geschehen. Was wir machen und worüber wir reden, das sage ich jetzt mal nicht, um dich zu schützen. Ja. Wir werden uns gleich bei dir melden. Ich bin fassungslos und mein ganzes Mitgefühl ist auf deiner Seite. Und meine ganze Hoffnung, dass ein Weg gefunden wird, dir zu helfen. Gibt es überhaupt in Deutschland einen Weg, mir zu helfen? Ja, ich glaube ja. Das ist schwierig, aber ich glaube ja. Mittlerweile ja. Mittlerweile ist man sensibilisiert, was diese Thematik anbelangt. Viel mehr als vor 10 Jahren noch. Da hat man die Augen noch zugemacht. Vor 10 Jahren? Ich war ja 2004, ich wollte ihn anzeigen. Da hatte ich immer, weil er mir an den Tag, als er wieder gefahren ist, hat er gesagt, tust du das? Hast du denn jetzt deine letzte Stunde geschlafen? Bianca, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns zurückgerufen. Alles weitere im Hintergrund. Ja. Von Herzen viel Kraft und von Herzen alles Gute. Ich bedanke mich bei dir, Domian. Auf Wiederhören. Und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Dankeschön, das wünsche ich natürlich auch. Ja, auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist Christian. Christian ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Christian, um was geht's bei dir? Ein sehr schweres Problem. Es geht um meine Mutter. Sie hat psychische Probleme. Und welche Art? Also, kann man nicht sagen. Also es ist, ich würde sagen, manisch-depressiv im Grunde genommen. In Behandlung? Nein, leider nicht. Da kommt jetzt die ganze Sache, muss ich ganz kurz ausholen. Es hängt damit zusammen, sie wurde jetzt seit 28 Jahren im Grunde genommen von der Familie unterdrückt. Erstmal von den Schwiegereltern, auch durch meinen Vater. Und ja, das hat sie halt alles immer geschluckt und hat sich dann quasi nur auf mich konzentriert und gesagt eben so, das Kind muss vorankommen und Medizinstudium und alles. Bist du Einzelkind? Ja, ich bin Einzelkind. Und es hat sich dann eben rausgestellt, dass das Ganze so, wie meine Mutter es geplant hat, sich nicht umsetzen lässt und ich wollte meine eigenen Sachen machen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass alles quasi rausgebrochen ist bei ihr. Und ja, wie soll ich das am besten ausdrücken? Das heißt, du hast nicht Medizin studiert? Doch. Ich habe sehr lange studiert, aber jetzt mittendrin will ich halt aufhören und mein eigenes Ding durchziehen. Weil du hast Medizin nur studiert, weil das die Erwartungshaltung deiner Mutter war? Ja, also weil ich das immer meinte. Also meine Mutter wollte immer, dass ich einen Beruf habe, mit dem man überall einsetzen kann, wo man x Möglichkeiten hat, was zu machen. Mhm. Und der Vater, was meinte der? Der stand immer voll dahinter. Der stand hinter der Mutter? Ja, also weil es ist einfach logisch eben als Mediziner, da kann man in fast jeder Branche irgendwas machen und das ist einfach toll. Und jetzt hast du viele Jahre Medizin studiert und hast aber keine Lust mehr. Genau, ich habe viele Jahre studiert, ich hatte noch nie Lust, das zu machen. Auf was hast du Lust? Ich habe Lust auf Psychologie. Ah ja. Na gut, das ist ja nun gar nicht so ganz weit entfernt davon. Das ist gar nicht so weit ganz entfernt, genau, aber das ist halt zum ersten Mal eine Sache, wo ich dann sagen kann, also das habe ich für mich selber entschieden. Mhm. Das war so für mich halt das Ding. Und diese Ankündigung hat diese Sache dann heute ins Rollen gebracht. Ach, du hast es heute erst gesagt? Also ich habe es gestern Abend gesagt, das erstmal mit meinem Vater besprochen und der hat es dann meiner Mutter erzählt. Mhm. Und sie wussten schon von dem Problem und sie haben halt gehofft, dass ich doch noch bei Medizin bleibe. Mhm. Und das hat sich natürlich jetzt nicht bewahrheitet und meine Mutter ist daraufhin heute richtig ausgerastet. Das heißt? Blumenvasen wurden geschmissen. Mhm. Es wurde viel geschrien, soll wohl auch die Polizei gekommen sein. Ich muss dazu sagen, ich wohne in einer anderen Stadt als meine Eltern. Und mein Vater hat dann als einzige Lösung gesehen, halt die Feuerwehr zu rufen, weil meine Mutter auch immer wieder mal andeutet, dass sie ganz gerne in Behandlung wäre. Mhm. Das heißt, sie ist zwangseingewiesen worden? Eben nicht. Nicht. Die Ärzte meinten dann ganz salopp, nö, das geht nicht, nur wenn sie suizidgefährdet ist. Aha. Ist sie nicht. Naja, weiß man nicht. Also ich sag mal, wenn es ihr schlecht geht, dann wird schon der ein oder andere hochprozentige getrunken. Und sie ist auch im Klinikum wohl sediert worden. Ach, sie war dann doch im Klinikum? Ja. Also als dann die Sanitäter sie eingeliefert haben, da war so die Erstdiagnose und das blieb dann irgendwie auch wohl bei diesem einen Gespräch, weil meine Mutter dann einfach alles ausgenommen hat. Ach so, und sie ist jetzt wieder zu Hause? Sie ist jetzt wieder zu Hause. Hast du mit ihr telefoniert? Nein, sie hat mich angerufen und sie meinte, dass sie mit mir nichts mehr zu tun haben möchte. Was ist dein Konflikt jetzt konkret? Mein Konflikt ist jetzt, wie kann ich meinem Vater auch helfen, meine Mutter dazu zu bringen, quasi in Behandlung zu kommen. Weil sie sagt, sie möchte es, aber die Ärzte stemmen sich dagegen und sagen, nö, machen wir nicht. Also das finde ich jetzt erstmal merkwürdig, dass die Ärzte sich dagegen stemmen, machen wir nicht. Vielleicht ist die Notfallversorgung der Ärzte. Ja, meinte ich auch, aber es war wohl wirklich so, dass es also ein Psychiater war, der dann gesagt hat, nee, machen wir nicht. Gut, aber wenn deine Mutter zu einem niedergelassenen Psychiater, der am besten noch Psychotherapeut auch noch ist, gehen würde, wird er sie ja nicht vor die Tür setzen und sagen, sie haben nichts. Genau, und das ist halt die Schwierigkeit, das möchte sie halt nicht. Aus irgendeinem Grund. Also sie würde gerne halt, es gibt ein bestimmtes Poliklinikum, wo sie schon mal war, vor 2 Jahrzehnten, und dort würde sie ganz gerne hingehen, aber einfach so. Also als ob es ein Hotel wäre. Oder? Ja. Weiß ich nicht, besser kann ich es nicht beschreiben. Gibt es denn einen vertrauten Hausarzt bei euch? Nein, also Ärzte sind in unserer Familie nicht gern gesehen, weil auch meine Mutter sich die letzten 10 Jahre um ihre Mutter gekümmert hat und es gab immer wieder 3 verschiedene Krebsarten mit Operationen, Chemo und so weiter. Und also Ärzte sind eigentlich nicht gerne gesehen. Aber immerhin sagt sie, dass sie da freiwillig in dieses Poliklinikum gehen würde, in die Psychiatrie. Ja. Und das ist doch schon mal ein Anfang. Da könnte man doch eine Recherche machen, da könntest du dich auch immer ans Telefon hängen oder dahin fahren, den Fall erläutern und einfach mal mit den Ärzten da reden, was man da machen könnte. Ja, das ist auch das, was ich vorhabe, morgen früh dann zu machen. Ja. Ist natürlich nur blöd, halt, weil es Wochenende ist. Ja, morgen kannst du es wahrscheinlich vergessen, jetzt ist Weihnachten vor der Tür. Genau. Aber grundsätzlich wirst du deine Entscheidung jetzt nicht mehr revidieren. Nein, nein. Also auf mich persönlich hat es jetzt, was meine Zukunft angeht, keinen Einfluss. Es geht einfach nur darum, halt Schlimmeres zu verhindern. Ich verstehe. Finde ich übrigens gut, dass du es machst. Es war wahrscheinlich schon längst überfällig, aber du hast es jetzt gemacht und es ist gut, dass du es machst. Ja. Und die Entscheidung ist ja nicht, es ist ja wirklich auch absurd, wie Eltern manchmal ticken. Da ist der Sohn, der keine Lust auf Medizin hat, aber gleich sofort einen sehr guten Gegenvorschlag macht, ich will Psychologie studieren. Da müsste sich doch eigentlich jedes normale Elternteil sagen, okay, das ist doch toll, dann geht er halt in den Bereich. Und ja, ja. Eigentlich müsste sie froh und glücklich sein, aber ich verstehe schon, ich weiß schon, ahne schon, was dahinter steckt. Ja. Dann muss sie das jetzt auch erstmal aushalten. Ich kann natürlich nicht einschätzen, wie wirklich schwer erkrankt sie ist. Deswegen kann ich auch nicht, weil sie ist halt jemand, der schluckt. Mhm. Deswegen wäre natürlich so... Sehr, sehr häppchenweise. Man kriegt nie die volle Wahrheit ab, im Grunde genommen. Was heute sich vielleicht ein bisschen geändert hat. So, aber ihr Signal, dass sie bereit ist, dahin zu gehen, finde ich gut. Das müsste man als Angehöriger aufgreifen. Das wollen wir auch eben. Wir sind einfach nur verzweifelt, weil wir eben nicht wissen, wie wir sie möglichst schnell dorthin verfrachten können, auch wenn das jetzt böse klingt. Diese Klinik, wohin sie eventuell selbst möchte, ist die von da, wo du jetzt wohnst, weit entfernt? Ja, also knapp 400 Kilometer. Oh ja, das ist natürlich weit. Das geht dann erstmal nur telefonisch. Ja, das geht nur telefonisch. Gut, also wenn keine akute Selbsttötungsgefährdung besteht, wird man die nächsten Tage dann auch noch irgendwie rumkriegen. Und da musst du dich halt richtig ranhängen. Wenn es morgen nicht klappt, dann am Montag. Montag sind ja alle in den Büros und in den Kliniken auch da. Ja. Ja, das ist der einzige Weg, würde ich so, würde ich so machen, Christian. Das denke ich auch so. Das ist so, ich hatte irgendwie gehofft, dass da vielleicht noch irgendwie aus dem Erfahrungswert noch irgendein anderer Tipp da wäre, weil im Moment... Wüsste ich nicht, wenn sie zu einem niedergelassenen Arzt nicht geht, wenn sie sich da wehrt, in ihrer Umgebung und so sehr skeptisch Ärzten gegenüber eingestellt ist, finde ich das eigentlich das fast schon die goldene Lösung, wenn sie sagt, na da würde ich hingehen. Warum eigentlich da? Hat sie da so... Ja, weil sie damals gute Erfahrungen da gesammelt hat. Weil sie damals gute Erfahrungen gesammelt hat und das Problem ist, das ist wirklich das einzige Problem, diese Poliklinik nimmt immer nur auf Überweisung an, nicht selbst auf. Ja. Also muss eben vorher natürlich mindestens ein Hausarzt mal mit ihr geredet haben. Ja, kann man alles arrangieren, muss man sich hinterklemmen. Du bist ja fit, du kennst dich wahrscheinlich in dem ganzen System auch schon ein bisschen aus. Ja, ja, ja. Das kann man ja arrangieren als Sohn. Und wenn du dann die Gewissheit hast, dass sie da in guten Händen ist, dann ist das doch schon mal ein guter Schritt. Mach es. Ich würde spontan jetzt auch sagen, mach es genauso. Gut. Mann. So, und jetzt wirst du dich neu umbewerben und mit Psychologie anfangen. Das möchte ich dann. Was ja auch gar nicht schlecht ist, dass du jetzt zwar schon, wie viele Semester Medizin hast du gemacht? Insgesamt zu viele. Aber ein bisschen was hast du ja mitgenommen. Ich habe eine Menge mitgenommen, auch viele psychologische Sachen habe ich auch schon mitgenommen. Ja, auch so medizinische Sachen, die kannst du ja durchaus auch gut verwerten später dann in deinem Psychologiestudium. Auf jeden Fall. Also es hat eigentlich alles Hand und Fuß, was mich angeht. Ja. Mit der Perspektive, was für ein Traum, was möchtest du gerne mal machen? Als Therapeut arbeiten oder? Also Individualpsychologie wäre. Ah ja. Jugendpsychologie vor allem. Christian, dann wünsche ich viel Glück. Und geh die Sache so an, wie wir es gerade besprochen haben. Ja, werde ich machen. Alles Gute. Dank. Schöne Weihnachten. Wünsche ich dir ebenso. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer. Unsere kostenfreie Nummer für heute noch. Und das ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Dann gehen wir in unsere Weihnachtspause. Und wer gerne noch mit mir sprechen möchte, der möge bitte diese Nummer wählen. Hier ist der Stefan. Stefan ist 24. Guten Morgen, Stefan. Hallo, Domian. Stefan, um was geht's bei dir? Also bei mir ist es so, meine Freundin, beziehungsweise meine jetzt Ex-Freundin, hat mich vor knapp 5 Wochen betrogen. Mit ihrem Ex. Mit ihrem Ex? Ja, genau, den sie vor mir hatte. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Etwas über ein Jahr. Ja. Ja, wir wohnten auch schon zusammen. Ja. Ja, und ich wusste das von vornherein schon, also sie hat mich schon über mehrere Wochen immer belogen und halt immer Kontakt mit ihm gehabt und ich habe da dann aber spitz gekriegt und dann wusste ich auch, dass sie zu ihm wollte und dann habe ich gedacht, jetzt machst du vorher Schluss, bevor sie dich irgendwie verlässt. Mhm. Dann wollte ich an einem Samstag Schluss machen und dann meinte sie aber so, naja, ich möchte nicht, ich liebe dich doch noch so und dann habe ich nachgegeben, weil ich sie auch über alles liebe und dann ist sie Dienstag dann zu ihm gefahren dann bin ich zur Arbeit, kam ich abends heim und dann habe ich halt durch die Tür aus Versehen gehört, dass sie am Telefonieren war mit ihrer besten Freundin. Mhm. Und dann habe ich das da so schon mehr oder weniger mitgekriegt, dass da wohl was gelaufen ist. Ja, dann bin ich rein, habe sie direkt angesprochen. Dann hat es noch 20, 30 Minuten gedauert, bis sie sich mal selber getraut hat, dann darüber zu sprechen. Ja. Bis es mal zugegeben hat. Ja, ich war natürlich total aufgelöst. Obwohl es ja gar nicht so überraschend für dich war, wenn du es vorher schon gewittert hast. Ja, trotzdem, da sie ja noch sagte, ja, ich bin nicht so eine und ja, klar, es, man kann es, ja noch hoffen, dass man da noch ein bisschen Anstand hat. Ne? Das ist ein harter Schlag, ja. Ja, und dann wollte ich sie erst rausschmeißen, aber dann weiß ich nicht, habe ich es irgendwie nicht über Herzen gemacht und dann meinte ich dann so zu ihr, komm, dann habe ich das so ein bisschen verdrängt, dann habe ich gesagt, ich gebe dir noch eine Chance, weil ich liebe dich wirklich so sehr. Und dann sind wir zwar auseinandergegangen, aber sie hat dann gesagt, ja, sie braucht jetzt ein bisschen Zeit für sich, mal gucken, ob wir nochmal zusammenkommen. Sie hat dann noch bei mir zu Hause gewohnt, weil wir zusammen wohnten. Ist das denn deine Wohnung oder habt ihr euch die gemeinsam? Nee, ist meine Wohnung. Deine Wohnung. Mhm. Ja, und dann ging da 3 Wochen noch, ja, noch knapp 3 Wochen relativ gut. Wir haben uns ein bisschen gestritten. Sie hat mich immer runtergemacht, weil ich dann, dadurch, dass ich das ein bisschen verdrängt hatte, ging es mir richtig scheiße. Ja. Und dann habe ich nachher noch angefangen, mich selber zu verletzen. Was hast du gemacht? Ich habe mich, mit einem Messer habe ich angefangen, mir die Arme aufzuritzen. Ehrlich? Hast du früher sowas auch schon mal gemacht? Nee, ich verletze mich schon immer ein bisschen oder bin noch ein bisschen impulsiv. Also ich habe schon ein paar Handys kaputt gemacht und ein paar Türen und ein paar Holzdielen etc. Ja, so eine leichte Veranlagung oder leichtes Gut ja, ist da. Ja, genau, da kommen wir dann gleich zu. Ja, und dann hatte ich mir den Finger schon gebrochen, weil ich auch wütend war auf sie. Ich wollte ihr aber nichts tun. Dann habe ich gedacht, bevor ich ihr was tue, füge ich mir lieber selber Schaden zu. Dann habe ich gegen einen Pfosten gehauen und dann war der Finger halt gebrochen. Das ist ja krass. Du hast dir selbst den Finger gebrochen, um deine Wut gegen sie loszuwerden. Ja, genau. Ja. Ja, die meinte auch immer so zu mir, du bist voll der Psycho, du bist voll der Kaputte. Also sie hat immer richtig schön drauf rumgeritten. Mhm. Und wo sie das dann gesehen hat, dass ich angefangen habe zu ritzen, meinte sie dann so, boah, was bist du denn für einer? Blablabla, dadurch wurde dann irgendwie nur noch schlimmer. Ja. Ja, so. Und dann haben wir uns auch einmal gestritten, also ohne Grund. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich war zu Hause am Spülen, auf einmal hat sie mich irgendwas gefragt. Ich habe gar nicht richtig zugehört. Habe ich ihr eine Antwort gegeben und sie dann so, bah, du lügst mich nur an, hat sie mich voll angeschrien, ich wusste gar nicht warum. Hm. Hat mich total überwältigt, dann bin ich raus, weil ich da eigentlich keine Lust mehr zu hatte, mich mit ihr zu streiten, das war mir halt zu viel. Ja. Ja, und dann so, wurde es halt immer schlimmer und dann nachher war es dann so schlimm, dann ist sie nachher ausgezogen, weil ich ein bisschen Scheiße gebaut hatte. Und dann, Klamotten, war vor 2 Wochen, ist sie dann ausgezogen komplett, hat ihre Sachen geholt, ihre Schränke und so aus dem Wohnzimmer. Ja. Ja, dann habe ich mich ins Wohnzimmer gesetzt und dann war ich so fertig und dann musste ich nachher ins Krankenhaus mit 20 Stichen genäht werden. Mit 20 Stichen? Wo hast du dich hingestochen? Ja, am Arm habe ich mich verletzt mit dem Cuttermesser. So. Jetzt ist er weg und wahrscheinlich kommst du nicht wieder, oder? Nee, natürlich nicht. Sie kommen nicht wieder. Jetzt hast du mich angerufen, konkret, weil? Ja, weil es mir eigentlich jetzt immer noch scheiße geht. Ich habe mich dann selber einweisen lassen in der Psychiatrie. Mhm. Ich war dann 5 Tage, war ich in einer geschlossenen. Mhm. Dann geht es mir eigentlich wieder relativ gut. Also, was heißt relativ? Ich habe mich ein bisschen erholt. Sie war auch einmal zu Besuch. Dann meinte sie halt so zu mir, ja, ich möchte jetzt nicht, also ich sollte mich nicht mehr melden und sie möchte gerne Abstand von mir haben. Jetzt haben wir uns ja über eine Woche eigentlich fast gar nicht mehr gehört. Also, ja, die Frau liebt dich nicht mehr? Nee, definitiv nicht. So, dann wollen wir gleich mal eine Vereinbarung treffen. Du löscht ihre Handynummer. Hm. Ja, können wir das vereinbaren? Weiß ich nicht. Ja, lass uns doch mal einfach ganz realistisch und versuchen, da klug vorzugehen, rational vorzugehen. Die liebt dich nicht mehr und sie hat dir große Schmerzen verursacht. Also ist das Allerklügste Abstand, Abstand, Abstand. Dazu gehört kein Kontakt, totale Kontaktsperre. Wenn man es nicht schafft, ist es ganz gut, wenn man das Zeug rauslöscht. Sie... Ich weiß nicht, ob du sie überhaupt noch bitten musst, dass sie sich nicht meldet. Wahrscheinlich meldet die sich sowieso nicht. Nee, jetzt bin ich in einem anderen Krankenhaus, in der Neurologie. Ach, du bist jetzt auch in einem Krankenhaus im Moment? Ja, ich war ja vorhin, das ist ein Gelände hier bei uns in der Nähe. Ja. Und dann, da ist also alles drauf. Dann war ich ja erst in einer geschlossenen, da war ich eine Entzündung habe im Auge, musste ich dann zur Neurologie. Hier liege ich jetzt auch schon seit über einer Woche und dann war ich vorgestern einfach bin ich nach Hause gegangen, weil ich mal hier raus musste. Ja, dann war ich im Internet, dann hat sie mich angeschrieben und dann wollte sie auch erst vorbeikommen, weil sie noch was von mir wollte. Eigentlich wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht mit ihr schreiben, weil ich genau weiß, dass das scheiße ist. Ja, dann entscheide das doch jetzt ganz einfach mal so für dich und teile ihr das mit, dass du keinen Kontakt haben möchtest. Überhaupt keinen Kontakt. Weder per Mobiltelefon noch per Mail noch irgendwie. Gar nichts. Ist sie jetzt wieder bei dem Alten, bei ihrem Ex? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Mhm. Dich hat es denn offensichtlich so umgehauen. Warst du früher auch schon mal in der Psychiatrie? Nee, ich war einmal beim Schulpsychologen, aber sonst noch nichts. Weil wenn du solche Veranlagungen hast, mit dem, dass du dir selbst so Schaden zufügst, dass du dich schneidest, dass du dir selbst den Finger brichst, das sind alles Warnsignale. Ganz heftige Warnsignale, Stefan. Ja, ich habe auch schon öfters ein bisschen Mist gebaut, wenn ich ein bisschen betrunken war, dann bin ich halt ausgerastet. Ich habe jetzt auch schon wieder Anzeige. Ja, deswegen musst du wirklich dringend in gute psychotherapeutische Behandlung. Aber ja, ich habe heute auch nochmal meine von der geschlossenen Psychiaterin angerufen. Mhm. Habe jetzt gefragt, wie das ist mit der Therapie. Sie hat auch gesagt, ich bin auch ein bisschen, die hat sich voll aufgeregt, die hat mich auch zur Sau gemacht, weil die hat gesagt, du hättest schon längst vor Jahren irgendwie in Behandlung gehen müssen. Mhm. Na gut, dann nimm das jetzt einfach als Anlass, das halt jetzt zu machen. Und wenn du dann da eine ambulante, das wird eine ambulante Therapie sein, ne? Oder? Ja, hoffe ich doch. Ja, genau. Mhm. Dann finde ich, muss deine Strategie sein, dich jetzt auf diese Therapie einzulassen. Das willst du ja auch, so höre ich es raus. Ja, muss ja sein. Das muss sein. Das ist das eins, wo ich momentan so ein bisschen Hoffnung dann setze, dass das irgendwie wieder normal wird mit mir. Ja, finde ich auch. Ich kann mich selber nicht wirklich leiden, weil ich irgendwie immer nur Scheiße baue und immer nur Mist mache. Ja, die Hoffnung ist auch berechtigt, dass du dann dass du die Kurve dann kriegst, wenn du in ordentliche therapeutische Hände kommst. So, das andere ist, dass du wirklich auf großen Abstand zu dieser Frau gehen musst, weil die tut ja nicht gut mehr. Jeder Besuch, jeder Kontakt reißt neue Wunden auf und ist einfach schlecht. Punkt. Hm. Schaffst du das? Ja, muss ich ja. Ja, dann schreib ihr das aber auch, dass du das möchtest. Wahrscheinlich ist ihr das eh recht und dann ist es auch gut. Mhm. Was machst du denn sonst im Leben? Hast du einen Job oder sowas? Ja, ich arbeite in Holland jetzt seit 6 Wochen. Was machst du? Ich jetzt 4 Wochen vorm Krank geschrieben bin. Oh je, was machst du denn da? Ja, ich arbeite im Lager. Mhm. Also mehr gedrungen, weil ich Arbeit brauchte, weil ich eine eigene Wohnung habe. Ja, hast du denn eine Ausbildung oder einen Schulabschluss? Ja, ich habe eine Ausbildung. Ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker. Ach so. Ich habe auch in dem Beruf dann in Holland gearbeitet, aber dadurch, dass ich so viel Stress mit dir hatte, konnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren und hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, siehst du, ist alles schlecht, ne? Ja, da ging alles nur noch weg ab. Ja, wirklich, ja. Ja, und jetzt bin ich halt hier und dann habe ich, mein Vater, der macht auch immer Terror und meine Mutter auch, wie ich das machen konnte und so weiter, die reiten auch noch richtig drauf rum, vor allem mein Vater. Ja, das ist natürlich bescheuert, weil das sollte jetzt nicht der Fall sein, das ist alles schon schlimm genug, dass es jetzt so eingebrochen ist, aber es gibt Hoffnung, es gibt auch einen Weg nach vorne, der Weg nach vorne geht über die Therapie und die musst du machen, die musst du diszipliniert jetzt durchziehen, wenn du wieder ein gutes Gefühl zu deiner eigenen Person haben möchtest und das möchtest du ja. Im Moment ist das ja nicht so. Naja, schon lange nicht mehr. Ja. Wie lange schon nicht mehr eigentlich? Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube eigentlich schon immer. Ehrlich? Ja. Mhm. Weil ich bin ja schon immer so. Bin auch so irgendwie erzogen worden. Mein Vater, der ist auch ein bisschen impulsiv. Ja. Zwar nicht so, dass der ausrastet, zumindest weiß ich davon nichts. Ja. Nur der schreit auch schon mal gerne rum. Ja. Und dann meine Eltern leben getrennt, auch seitdem ich klein bin. Mhm. Und dann habe ich da von meiner Mutter auch immer so öfters gehört, ja, du bist wie dein Vater und bla bla bla. Okay, aber du bist erst 24. Mit 24 kann man noch eine ganze Menge in sich, da kann man noch viele Weichen umstellen und viel verändern. Auch wenn du das Gefühl hast, das ist schon ewig so und du warst es schon immer. Aber glaub mir, je jünger man anfängt, sich zu korrigieren, desto einfacher ist es. Es ist viel schwieriger, wenn man 54 oder 44 ist und sich dann einen neuen Weg bahnen muss. Das ist viel schwieriger. Das schaffst du, bin ich ganz sicher. Du wirkst auch ziemlich gut. Ich finde so von der Ausstrahlung finde ich angenehm. Das wirst du schaffen, bin ich sicher. Stefan, wenn du möchtest, kannst du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen über die Therapie. Ich kann sie ja vielleicht ein bisschen was erklären, was man da macht und überhaupt noch ein bisschen mit ihr reden. Ja, ich habe sowieso noch viel mehr Probleme, da wird die Zeit gar nicht reichen. Okay, dann können wir das ja vielleicht hinten jetzt ranhängen und wir rufen dich gerne nochmal zurück. Ja, super. Trotz allem wünsche ich dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, Stefan. Jo, wieder rein. So, weiter geht es mit Mario. Mario ist 42. Morgen, Mario. Hallo, Domian. Mario. Guten Morgen. Grüße dich. Schönen guten Morgen. Wie geht es dir? Danke, danke. Ja, mein Thema ist HIV-positiv und was da alles zugehört. Das heißt, du bist HIV-positiv? Richtig, seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren schon? Ja, lebe ich schon mit dem Shit. Ja. Wie geht es dir denn im Moment? Mir geht es im Moment schlecht. Im Moment, ich habe vor 2 Tagen einen sehr guten Freund verloren, der auch jetzt an diese Krankheit gestorben ist und habe das erfahren. Wir hatten am Freitag einen Spieleabend gehabt, muss das auch ein bisschen ausholen. Ich gehe seit Jahren schon zur einer Caritas-Betreuung und wir treffen uns da immer zum Frühstück einmal in der Woche und dann eben halt auch zum Malkurs oder eben halt auch Kartenspielen. Und da kommen alles HIV-positive Jungs hin. Richtig, ja. Genau. Mhm. Ne? Mhm. Und ja, und wir haben uns jetzt am Freitag auch noch gesehen und haben von der Ehrenamtlichen den Geburtstag nachgefeiert und sie hat auch noch Essen gemacht für uns und wir waren alle so fröhlich und so. Und auf jeden Fall derjenige Rolf, der war dann eben halt auch da und ihm ging es nicht gut und ich habe ihn dann gefragt, ob er, was er denn hätte und so. Ja, es war Vollmond und er hätte die zwei Nächte nicht geschlafen, wäre in seiner Wohnung so rumgerannt. Ja, und habe mir auch nichts dabei gedacht und dann ist er ab und zu so bei dem Tisch schon mit dem Kopf immer so nach vorne weggenickt. Ja, aber dann sind wir eben halt dann um 10 haben wir dann Feierabend gemacht, jeder ist dann nach Hause gefahren. Und am Sonntag wäre Brunch gewesen, da sind wir dann eingeladen zur Weihnachtsfeier und er kam dann nicht. Und ja, und am Mittwoch habe ich dann von der Chefin dann erfahren, von der Caritas, dass er doch verstorben ist. So schnell dann? Ja, so schnell. Du warst persönlich nicht so ganz eng mit ihm befreundet, das war ein guter Bekannter. Wir haben uns alles erzählt. Also er wusste von mir, von meiner Familie und wie das ja auch so ist, man ist alleine, also man wird ja, also Schwule haben sowieso immer Probleme mit Familie und so. Das ist ja alles, Vater hat mich ja auch gedemütigt bis zum Gehtnicht mehr, ist jetzt auch im März gestorben. Ich bin ja auf einer Seite ja auch froh, dass er gestorben ist. Also das. Du hast keinen Freund im Moment? Mein Partner, der sitzt zu Hause und ich bin in meiner Wohnung. Also wir haben seitdem ja auch keinen richtigen Sex mehr, seit ich diese Krankheit habe. Ich habe mich auch total abgekapselt. Und du hast hier seit 20 Jahren? Ja, natürlich. Und ihr habt seit 20 Jahren keinen richtigen Sex mehr? Ja. So lange kennt ihr euch? Wir kennen uns halt genau, wo ich das erfahren habe. Achso, und so lange seid ihr eigentlich ein Paar? Sind wir auch ein Paar. Ich habe auch bei ihm zu Hause mit bei seiner Familie gelebt, was auch sehr schön war und ist. Aber dein Gesundheitszustand ist im Moment noch relativ stabil. Ja, relativ okay. Du nimmst starke Tabletten ein? Ja, ich habe früher 130 genommen am Tag. 130 Tabletten? Ja, 130 am Tag am Tabletten. 130 Tabletten am Tag? Ja, das waren sehr viele. Also anfangs musste man von jeder Sorte 15, 16 Stück nehmen. Und das waren so drei so richtige Boxen, 7 Tagen Boxen voll. Das hat sich jetzt aber reduziert, ne? Jetzt nehme ich, Gott sei Dank, erste Mal nach zig Jahren nur noch 5 Tabletten. Aber das reicht auch schon, diese Nebenwirkung, die man hat. Ja, das weiß ich, das glaube ich. Ja. Ich meine, viele, wenn ich das in der Sendung manchmal so höre, ohne Gummi machen und dann dies und das. Und ich verstehe die Leute sowieso nicht. Und die Zahlen gehen immer wieder nach oben, ob es das Syphilis ist oder sonstiges. Ja. Ne, ich finde das schon traurig genug. Du hast dich jetzt bei mir gemeldet, weil dich das wahrscheinlich so doch sehr schockiert hat. Ja, mich schockiert das jetzt kommt es nochmal nach. Also ich setze mich ja jedes Mal damit mit dem Tod auseinander. Ne? Also nur mich macht das auch Angst, wie ich das gehört habe, dass er alleine war und kein Mensch ist da und kümmert sich und. Das heißt, wenn man selbst so erkrankt ist und man kriegt damit, dass ein guter Bekannter so schnell dann wegstirbt, rückt der eigene Tod natürlich da auch wieder plötzlich ganz nah. Ganz nah, dass man denkt, das kann mir genauso gut passieren. So ist es. Und vor allen Dingen so, dass seine Viruslast und die Helferzellen waren ja auch im Normalbereich. Also er hatte ja keine Anzeichen. Mario, überhaupt gestatte mir die Frage. Mittlerweile hat man das ja medikamentös schon ganz gut im Griff gegenüber früher. Du hast es ja gerade selbst angedeutet. Ja, natürlich. Früher sind wir an Kapuzin. Wie lebt man damit? Oder was für eine Auswirkung hat das, wenn man 20 Jahre quasi mit dem Tod im Nacken sitzen hat? Grausam. Ich sag's mal so salopp, du entschuldigst. Man verliert seine Freunde, man verliert die Familie. Man hat nichts. Man ist nur darauf angewiesen, auf Fremde. Ja. Wenn die Betreuer von einer Caritas nicht wären, wo man hingehen könnte, hätte man keinen. Und man braucht einen Psychologen, wo man hingehen kann, das alles aufarbeiten. Wie oft hast du in diesen Jahren an deinen eigenen Tod gedacht? Ja, immer wenn ich stationär musste. Immer wenn ich stationär musste. Immer wenn dann wieder einer gestorben ist, mit der Kiste rausgeholt worden ist. Ne? Gab es denn noch mal Zeiten, wo du vielleicht auch mal ein bisschen entspannt sein konntest und vielleicht sogar noch intensiver gelebt hast als vorher? Nein, Es gibt nichts. Was mich Freude bereitet, sind meine ehrenamtlichen Sachen. Seit ich auch Rentner bin, ist mein Leben, also ich komme mir vor, als ob ich jemand bin. Man kann sich ja nichts gönnen, man kann nirgends keinen Urlaub machen, man darf nur zu Hause sitzen und gucken. Ja, Gott sei Dank geht das wieder einen Tag wieder weiter. Und dein Freund ist dann aber auch nicht so eine große Stütze, oder? Ja, er verdrängt das, glaube ich, auch alles. Also hat er denn neben dir auch noch andere Sexsachen am Laufen? Ich frage ihn nicht. Ja. Ich habe ihm gesagt, er darf machen, was er möchte. Mhm. Also ich kann ihm das nicht verbieten. Und ich habe da so eine Mauer, du glaubst gar nicht, was ich eine Mauer hochgezogen habe. Das ist, ich verbiete mir das rein. Ich sage mir immer, ich kann keinen Menschen wehtun. Und dann mache ich lieber nichts. Kein Sex und... Wie lange hast du keinen Sex mehr gehabt? Mit einem Partner? Ja. Ja, seit circa 10 Jahren. Also mit deinem Partner? Ja, kein. Und sonst auch mit keinem auch anderen? Keinem Mann. Anderen, nee. Was ich jetzt vor kurzem, seit ich in meine Wohnung bin, was ich mache, ich habe jetzt seit kurzem Internet und habe auch bei meinem Freund schon immer Internet-Chatten gemacht. Mhm. Ein bisschen Kämmer. Da war ich dann... Weil ich selber meinen Körper auch nicht mehr ich kann mich selber nicht mehr so angucken. Also gerade im Moment an eine sehr schwierige Zeit für dich. Da ist der Freund, der Bekannte gestorben. So ist es. Kommt nochmal alles so klar vor Augen. Und jetzt gerade vor Heiligabend. Mhm. Ja, du hast diese karikativen Sachen genannt, in denen du engagiert bist. Aber das gibt doch sicher schon so einen gewissen menschlichen Zusammenhalt. Natürlich. Das ist schon mal ganz wichtig. Das ist so wie so eine kleine Familie, wenn die eigene Familie eigentlich will und... Mhm. Es steht keiner hinter einem. Mhm. Aber was ja schon mal sehr gut ist, ne? Dass man dann so ein Umfeld hat. Also wenn man unter Umständen ganz alleine wäre, das gibt es ja nur auch alles. Ja, natürlich, aber die sind ja nicht rund um die Uhr da. Verstehe. Was ist jetzt Weihnachten? Wie wirst du Weihnachten verbringen? Ich werde Heiligabend alleine verbringen. Auch nicht mit deinem Freund? Stille. Nein. Wo ist dein Freund? Der ist bei seiner Mama. Ach so. Ja. Und zweiter Weihnachtstag? Ja, erster Weihnachtstag kommt er zu mir zum Essen. Mhm. Ja, das habe ich. Ich habe aber mit viel Überredungskunst. Also läuft auch nicht mehr so, wie ich mir das gedacht hatte. Also ich hatte gedacht, man könnte sich da ein bisschen rausziehen von der Mutter und die ganze. Aber nein, er will das nicht. Er will lieber da und das Gemütliche haben. Also Mario, trotz der Belastung im Moment wünsche ich dir, dass du diese Weihnachtstage ganz, ganz gut überstehst. Ja, ich hoffe, dass ich habe es neulich schon zu jemandem hier mal gesagt, wenn man so alleine ist, Weihnachten, Heiligabend, dann muss man es einfach komplett ignorieren. Guck dir eine schöne DVD an und dann ist es gut. Aber das ist leichter, Domian, das ist leichter gesagt. Ja. Das Einzige, was ich mir schon, wie ich das gehört habe, ich habe gesagt, das ist mir pups egal, ob die meisten machen ja erst Heiligabend Baum. Ne? Ich seit ich weiß, dass ich überhaupt, man weiß ja nicht, wie lange man das rausziehen kann überhaupt, auch mit den Tabletten, stelle ich meinen Baum schon ersten Advent auf. Ich mache das soweit alles fertig und ich sage mir immer, ich genieße das und versuche das dann schön zu machen. Und die anderen Leute sollen nicht denken, was du. Ja, genau so musst du es machen. So finde ich es auch sehr gut. So ist es. Lieber Mario. Auf, ich danke dir trotzdem. Dass du tapfer noch lange, lange, lange durchhältst und gesund bleibst, also in dem Rahmen gesund bleibst. Gesund kann man ja nicht sagen, aber stabil bleibst, so sagen wir es mal. So ist es. Genau. Solange ja nichts kommt, bin ich immer zufrieden. Ich bin für jeden Tag dankbar, wenn ich wieder wach werde. Und das glaube ich. Auch wenn die Lungenentzündung mal kommt, das ist das Problem, wenn man die Erkältung oder sonstiges verkraften muss. Ja, aber da sage ich immer, das kriegen andere auch und das kriege ich im Griff. Solange die Blutwerte alle in Ordnung bleiben. Das mit dem Tod, das hat mich jetzt wieder, und da krieg ich direkt wieder ein Kloß. Deswegen, ich hätte sonst nie angerufen, dass das wieder nicht für mich, und da habe ich gedacht, Glück und Gutes wünsche ich dir. Ich danke dir. Von Herzen. Ich wünsche dir das auch. Danke sehr. Ein schönes Weihnachtsfest und guten Rutsch. Dankeschön, Mario. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Sandra, 24. Guten Morgen, Sandra. Hallo. Hallo, Sandra. Hallo. Ja, jetzt höre ich dich ganz gut. Die Leitung war gerade nicht so ganz gut. Um was geht's? Vieles. Also erstmal bin ich ein bisschen nervös. So, das ist erstes Mal, dass ich anrufe. Und deswegen bin ich ein bisschen nervös. Bin ich auch Spanierin? Aus Barcelona. Ich bin 24, so wie du es gesagt hast. Hör mal eben, ich lese gerade hier einen Hinweis von meinen Kollegen. Du rufst auch gerade direkt aus Barcelona an. Ja. Das ist ja toll. Hörst du uns im Internet? Ja. Ja. Das ist ja super. Und du bist Spanierin? Ja, ich bin Spanierin, aber ich lebe seit einem Jahr und ich bin auch sehr behindert. Also ich habe eine Sehbehinderung, aber... Eine Behinderung? Ja, eine Sehbehinderung. Eine Sehbehinderung, ah ja. Und warum kannst du so gut Deutsch? Weil ich es lerne und auch, weil jemand, der mir so wichtig ist, mir hilft auch. Ah. Warum hast du mich angerufen aus Barcelona? Fühle mich sehr geehrt. Ja, also weil ich möchte über einen sehr besonderen Freund von mir sprechen. Ja. Er heißt Andreas und er ist 26, er kommt aus Deutschland und es ist mir so wichtig. Also Andreas ist ja sehr wichtig. Sehr. Habt ihr euch denn schon getroffen oder bisher nur telefoniert? Leider nicht. Leider haben wir uns nicht getroffen, aber wir wollen es mal machen, weißt du? Also ich weiß nicht, ob ich in ihn verliebt bin oder... Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt, Sandra? Nein, noch nicht, aber weißt du, wir verstehen uns sehr gut. So. Nee, ich meine, wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Okay. Kennst du Skype? Ja, Skype. Das ist so ein Messenger-Programm, so ein Chat-Programm, ne, glaube ich, im Netz. Ja. Da haben wir uns heute seit einem Monat kennengelernt. Ach so, das heißt, ihr habt bisher nur gechattet miteinander? Ja. Noch nicht telefoniert? Ja. Doch, das auch, ja. Telefonieren machen wir fast jeden Tag. Und Andreas wohnt in Deutschland? Ja, leider. Wo in Deutschland? Lübeck. In Lübeck? Ja. So, und besteht denn die Chance, dass ihr beiden euch mal real auch trefft? Ich hoffe es. Ich hoffe es schon, aber ich weiß nicht. Ich will und nerv ich es auch so. Ja. Hast du ihm erzählt, dass du eine Sehbehinderung hast? Ja, klar. Ja. Also seit dem ersten Tag. Also, ja, das ist auch gut so. Und er hat sich sofort interessiert so und er ist immer noch so erreichbar, wenn ich etwas brauche und so. Ja. Und er ist mein Seelenverwandter. Das ist ja schön. Er ist ein Seelenverwandter. Ja. Wie alt ist denn der süße Andreas? 26. Wie? 26. Ja. Habt ihr schon? Ich bin 24. Du bist 24, ja. Ich habe das gerade akustisch nicht so richtig verstanden. Du hast eine Sehbehinderung, aber sonst bist du gesund. Ja, also ich habe es, seit ich 11 Tage alt bin. Ja. Und damit habe ich gelernt zu leben. So. Ich bin jetzt nervös, weißt du. Kannst du gar nichts mehr sehen oder nur noch so? Nur 20%. Aber sonst, so, als andere ist fit und fidel. Entschuldigung? Ich sag, alles andere ist gesund. Also du, sonst ist alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung und ja. So. Was machst du denn? Bist du Studentin oder noch Schülerin oder was machst du? Also ich bin Verkäuferin vom Beruf. Verkäuferin, ja. Mhm. Ja, und ich lerne seit einem Jahr und 2 Monate in Deutsch. So. Hast du denn angefangen, Deutsch zu lernen wegen Andreas? Nein. Vorher schon? Nein. Also, dich hat die Sprache interessiert? Ja. Also ich kann sehr gut Deutsch. Also man sagt sehr gut Deutsch, aber ich weiß nicht. Und ja, ich kann dich gut verstehen. Das ist absolut in Ordnung. Also ich wäre froh, wenn ich so gut Spanisch könnte. Das ist schön. Wie feierst du Weihnachten, Sandra? Ja, also ich weiß nicht. Also vielleicht ja. Wenn ich die Chance hatte mit Andreas, aber... Ach, du würdest gerne mit Andreas feiern? Ja, aber es geht nicht. Das wäre der große Traum, wenn er nach Spanien käme, nach Barcelona oder du nach Lübeck. Ja. Mensch. Aber ansonsten feiere ich mit meiner Familie und so. So, jetzt muss ich nämlich gleich Schluss machen, weil meine Sendung vorbei ist. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten. Schicke die herzlichsten Grüße nach Barcelona, nach Spanien. Genau. Und vor allen Dingen die besten Wünsche, dass du mit Andreas bald zusammenkommst und damit ihr euch persönlich kennenlernt und dass das eine tolle Liebe ist, ihr beiden Seelenverwandten. Dankeschön. Liebe Sandra, ja. Alles Gute, mach's gut. Alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für dieses Jahr. In der Technik war Thomas Wittig. Jetzt wünsche ich euch von Herzen wirklich ein tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sind wieder da, ich glaube am 12. oder 11. Januar. Alles Gute, bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.